Schon weh, woher ich eigentlich komme, wohin ich später gehe. Die Frage aller Fragen, die hat an mir genagt. So oft habe ich mich gefragt. Ja, so oft habe ich mich gefragt. Ich ging zum Dalai Lama, denn der war ja vom Fach. Er antwortete milde, flämmig im Fall 8. Die Antwort, die kennt jedes Kind, drum sei doch nicht verzagt. Das hat der weise Mann gesagt. Das hat der weise Mann zu mir gesagt. Lebenslauf. Du denkst, du kannst ihn sehen, doch dann löst er sich auf. Wenn du manchmal auch traust,